Dialoge, Seite 283. Ich bin der Arm, ich bin das Schwert der Revolutionen, welches den der schließenden Zerstörung voranwehenden Sturmwind ablenkt. Ich halte die sinnlichen Kräfte im Zaume, deren bewegende Kraft im Grunde nur die Gewalttätigkeit der Instinkte ist, die unter dem Scheine von Grundsätzen auf Raub ausgehen. Wenn ich diese Kräfte in Zucht und Ordnung halte, ihr Anwachsen in meinem Lande aufhalte und sei es auch nur für ein Jahrhundert, habe ich mich dann um mein Land nicht wohlverdient gemacht?